the system. I was skulls and bones, sticks and stones and weed and bone. Running when we hit lethal poison for the system. We'll be right back.

We'll be right back. Ficken. Ich will, dass alle ficken, alle ficken, ficken. Und sollen ficken. Das Dicker ficken. Schaffe Waffe, sick, sauer. Ich will, dass alle ficken, alle ficken, ficken. Thank you. Menschen kollidiert und im Endeffekt ist alles ständig eskaliert. Ich sage dauernd dumme Sachen, aber halte mich für schlau. Ich will, dass alle klatschen, ich bin süchtig nach Applaus. Ich bin zu laut, ich bin ein trauriger Clown. Heute lachen sie mit mir, morgen lachen sie mich aus. Ich kann kaum laufen, aber sieh mal, wie ich tanz. Unsicherheit überspielt mit Arroganz. Ich hab es denen, die mich mögen, niemals einfach gemacht. Dinge einfach gemacht, die man einfach nicht macht. Doch wenn ich bei dir, ist alles anders, alles inklusive mir. Du hast mich ein kleines bisschen repariert. Denn bist du da, bin ich nicht mehr dieser Wichser, der ich war. Wenn ich bei dir, ist alles anders, alles inklusive mir. Du hast mich ein kleines bisschen repariert. Denn bist du da, bin ich nicht mehr dieser Wichser, der ich war. Und du hast mich scheinbar noch nicht satt. Nur eine Frage der Zeit, bis ich es einmal mehr verkackt. Ich bin ausgezeichnet darin, Menschen zu enttäuschen. Am allerliebsten Menschen, die mir am meisten bedeuten. Ich war ein schlechter Schüler, schlechter Bruder, schlechter Freund. Ich würde gerne sagen, ich hab nichts bereut. Aber das Leben ist kein Coco Chanel Zitat. Ich hab der ganzen Welt gesagt, dass sie sich ficken soll. Ich nehme Dinge zu persönlich, ich bin dauernd eingeschnappt. Alles endet im Desaster, was ich angefangen hab. Ich wollte immer unbedingt, dass alle denken. Es wäre mir egal, was alle denken. Doch bin ich bei dir, ist alles anders, alles inklusive mir. Du hast mich ein kleines bisschen repariert. Denn bist du da, bin ich nicht mehr dieser Wichser, der ich war. Bin ich bei dir, ist alles anders, alles inklusive mir. Du hast mich ein kleines bisschen repariert. Denn bist du da, bin ich nicht mehr dieser Wichser, der ich war. Ich bin ein bisschen kompliziert. Ich hab nie so richtig funktioniert. Ich bin defekt, so oft mit Menschen kollidiert. Und im Endeffekt ist alles ständig eskaliert. Doch bin ich bei dir, ist alles anders, alles inklusive mir. Du hast mich ein kleines bisschen repariert. Denn bist du da, bin ich nicht mehr dieser Wichser, der ich war. Doch bin ich bei dir, ist alles anders, alles inklusive mir. Du hast mich ein kleines bisschen repariert. Denn bist du da, bin ich nicht mehr dieser Wichser, der ich war. Bin ich bei dir, ist alles anders, alles inklusive. Thank you. Yeah.